Die Einladung zu einer Party an einem Freitagabend war das, Friday Night Dance Party, und so ganz vorbei ist diese Party an diesem frühen Samstagmorgen offensichtlich noch nicht. Knisternder Kunststoff ist das Motto der heutigen Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Um Schätze auf altem Vinyl geht es also, aber nicht nur. Seit einiger Zeit erlebt die kleine 7-Inch-Single eine Renaissance. Mit 45, manchmal 33 Umdrehungen pro Minute bringen vor allem kleine Labels und ab und zu auch einige der großen Firmen wie die Musik und das Volk, neue und alte. Das war gerade eine Wiederveröffentlichung einer Nummer von Link Ray und seinen Raymen, Friday Night Dance Party, auf der Rückseite eine hochexplosive Nummer von Link Ray mit dem Ex-Boxer Bunker Hill als Sänger. Norton Records in New York haben diese beiden Tracks 1996 auf einer Single wiederveröffentlicht. Ursprünglich produziert wurden sie von Ray Vernon. Man könnte meinen, die Aufnahmen entstanden in der zweiten Hälfte der 50er Jahre, zu einer Zeit, als Rock'n'Roll in den meisten Fällen noch gleichbedeutend war mit wilder Musik. Tatsächlich wurden die Aufnahmen aber 1962 gemacht, und da war sowas schon eine Seltenheit. Aber Link Ray ist ja bis heute Garant für unverfälschten und ungehobelten Rock'n'Roll geblieben. Link Ray und Kollegen luden am Beginn der Sendung zu einer Friday Night Dance Party ein. Um eine andere Art Party geht's bei der nächsten Nummer, aber getanzt wurde da unter Garantie auch. Ladies and gentlemen, right. Oh, join hands on and start track and make your feet go wickety-whack. Your rope, your cow, and your calf, swing your honey down half. You swing her and she swing you, promenade home two by two. First couple out to the couple on the right, you circle up four for half the night. You swing the opposite lady round, you swing them up and swing them down. Step right back and you watch her smile, step right up and swing her a while. Step right back and you watch her grin, step right up and swing her again. Yours is fine, but I'll swing mine every time. Circle up two and a buckle up on the way, you go around the floor. Swing the opposite lady round, swing him up and swing him down. Step right back and you watch her smile, step right up and swing her a while. Step right back and you watch her grin, step right up and swing her again. Yours is fine, but I'll swing mine every time. Circle up two and a buckle up on, away you go around the floor. Swing the opposite lady round, swing him up and swing him down. Step right back and you watch her smile, step right up and swing her a while. Step right back and you watch her grin, step right up and swing her again. Yours is fine, but I'll swing mine every time. And everybody swing. You swing a high, swing a low, swing the gal in calico and promenade. Around you go. Second couple out to the right, circle up for half an eye. Thank you. weniger knisternden Vinylschätzen geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Fast alle Titel kommen von kleinen 7-Inch-Singles oder EPs. Die erste Musik von diesem längeren Ausflug in Vinylgefilde kam von einer alten 10-Inch-LP. Das Zwischenformat zwischen Single und 30 cm Langspielplatte war in den 50er und frühen 60er Jahren gang und gäbe und verschwand dann vom Markt. Auch in diesem Format werden Platten heute wieder aufgelegt. Wohl als Futter für all die, die nostalgisch gestimmt sind oder und das besondere Design schätzen. Vermutlich haben diese Scheiben einfach auch mehr Snob-Appeal. Los ging dieser Ausflug in Vinylgefilde mit einer Variante US-amerikanischer Volksmusik mit Square Dance. Pute Pete sang bzw. rief die Tanzschritte aus und dazu spielten seine Country Cousins auf. Leider ist der Platte nicht zu entnehmen, wann die Aufnahmen entstanden, vielleicht in der ersten Hälfte der 50er Jahre, vielleicht noch früher. Auf jeden Fall kommt die Musik von einer 10-Inch-Langspielplatte der verdienstvollen Firma Folkways, und wenn die Katalognummer auf dem blauen Etikett der Platte mich nicht täuscht, ist das tatsächlich die erste Platte, die die Firma je veröffentlicht hat. FP1 steht da zu lesen. Eine andere Nummer auf der Platte ist das Traditional Buffalo Girls, und bekanntlich hatte der Ex-Sex-Pistol-Manager Malcolm McLaren mit einem frühen Hip-Hop-Remake von Buffalo Girls einen Riesenerfolg. 1982 war das. Die Musik nach dem Square Dance-Ausschnitt kam von zwei kleinen Singles und einer 10-Inch-LP aus diesem Jahr. Die Miniatur mit dem seltsam unheimlichen Klang direkt nach dem Square Dance ist eine unbetitelte Zugabe auf einer Single des Trios Low. Die beiden anderen Stücke darauf klingen ganz anders, nämlich nach Zeitlupensongs mit mehrstimmigem Gesang. Danach gab es zwei Nummern von Musikern, denen glockenähnliche Klänge wohl sehr gut gefallen. Zuerst ein Instrumental mit Glockenspiel von einer Band mit dem Namen State River Widening. Your Chance Ended, der heißt dieses Stück, und ihre Single. Und die ist erstmal nur in einer Auflage von 600 Stück gepresst worden. Die Band State River Widening ist wie die Band Low ein Trio aus England. Aus Belgien oder Frankreich kommt das zweite Stück mit Glockenklängen. Jan Thiersen spielte auf einem Spielzeugklavier und auf einem Carillon und Christian Quermalet Banjo. Erschienen ist diese Musik auf CD und auf einer 10-Inch-LP von Jan Thiersen mit dem Titel Tout est calme, zu Deutsch Alles ist ruhig. Eine wunderbare Platte. Eine junge Band aus England mit den Promotion-Mitteln einer großen Plattenfirma im Rücken. Metal heißt das Quintett. Gerade erschien von ihnen eine Doppel-EP mit dem aufmerksamkeitsheischenden Titel Porno-Song-EP bzw. Porno-EP. Aber wer spezielle Samples oder Ähnliches erwartet, liegt da falsch. Richtig aufregend finde ich von den 5 Songs auf dieser Doppel-EP nur eine Nummer, die gerade lief. Sie heißt Don't Go There. Die Mischung aus Früh-60er-Jahre Instrumental Trash, Garagenpunk mit psychedelischen Effekten Marke 67-68 und dem Umsteigen in einen relaxteren Groove klingt so frisch, als ob die jungen Leute von Metal da Rockmusik für sich neu erfinden würden. 31 Jahre zuvor, 1968, die B-Seite einer äußerst erfolgreichen Single. Days done, go home and be up your wife's son. I'm sure that I'm not the only one. Love for money, what is your excuse today? Come on, PC, have a heart now. What do you say? Down the station, I will see what I can pin on you. This generation, I don't know what it is coming. Musik aus der wunderbaren Welt der Single-Rückseiten. Zuerst The Kinks anno 1968 mit einem ihrer patentierten Riffs in der Nachfolge von You Really Got Me. She's Got Everything, das Loblied auf die Qualitäten einer Dame, erschien auf der B-Seite des Kinks-Hits Days. Vermutlich auch aus dem Jahr 1968 stammt die Nummer dann nach. Auch eine B-Seite, Come Down to the Station heißt der Song, dem Inhalt nach eine Art Protestlied gegen die scheinheilige Erwachsenwelt, in der der Ehemann zu Hause schon mal Frau und Kinder verprügelt. Grapefruit heißt die Band. Leider kenne ich die Namen der Bandmitglieder nicht. 4 oder 5 waren es. Das Foto auf dem Cover der Single ist schon sehr verblichen. Auf jeden Fall hat es der Gitarrist prima raus, einen endlos lang stehenden Feedback-Ton zu erzeugen. Come Down to the Station war die B-Seite von Deep Water. Eine klasse Single, produziert von Doris Days Sohn Terry Melcher. Der hatte ja unter anderem sehr erfolgreich Platten für die Birds und Paul Revere and the Raiders produziert. Vom Text der nächsten Nummer verstehe ich nicht alles, dabei wird er auf Deutsch gesungen. Vielleicht wollte die Band die Leute dazu bringen, die Platte immer wieder zu hören, um dahinter zu kommen, worum es in dem Song geht. Enderlin heißt der Song, er kommt von der Band Yolanda. Er sitzt allein in seinem Wagen, als er das Haus zurücklässt. Er scheint allein in seinem Spiegel und übt sich bald darauf hinab. Die deutsche Band Yolanda mit einem Song von einer gerade erschienenen 7-Inch-EP, die sich die Band mit dem US-Amerikaner Bill Mahoney teilt. Enderlin heißt die Nummer, ein dröhnender Riff im langsamen Fünfvierteltakt und ein verzerrter, kaum zu verstehender Sprechtext mit einigen interessanten poetischen Freiheiten. Achtung, wartet darauf, dass irgendwer oder anspricht. Er sitzt allein in seinem Wagen, als er das Haus zurücklässt, erscheint allein in seinem Spiegel und gibt sich bald darauf die... Tja, und das nächste Schlüsselwort ist dann ausgerechnet gar nicht zu verstehen. Später heißt es dann in dem Text, er hat mich nicht gehasst und doch muss er gehen jetzt. Und vielen Dank nochmal. Hier draußen ist es besser, jetzt bloß den Abend schnell vergessen. Er sitzt allein im Wagen, versucht den Motor anzulassen. Das war das, was ich vom Text dieses mysteriösen Songs verstanden habe. Enderlin heißt der Song, von der Band Yolanda, gerade erschienen auf einer Split 7-Inch EP zusammen mit Bill Mahoney, bei einem Label in Kassel. Der nächste Song kommt auch aus deutschen Landen, allerdings wird er, glaube ich, auf Englisch gesungen. Sugar Mama, Humpback, will Georgia have? Better say goodbye. I got a sugar mother who will bake with Georgia Rain. A sugar mother who will bake with sure as rain. Makes an aisle of bed and don't come in. Strongest man that you ever see. Georgia Rain, Mr. Beaver Strong, and gave me a shame when you did me wrong. As time went by, you just got so bad. But a sugar mother who will bake what is so strange. I got a sugar mother who will bake what Georgia has. A sugar mother who will bake what sure as rain. Makes an aisle of bed and don't come me. But a sugar mother who will bake what's make you see. Same when you did me wrong. Just time went by, you just got so bad. But a sugar mother who will bake what is so strange. I got a sugar mother who will bake what Georgia had. A sugar mother who will bake what sure as pain. Makes an aisle of bed and don't come me. Strongest math that you ever see. Sugar mother who will bake what Georgia had. Abbronzate tutte chiazze, peli rosse un po' paonazze, sono le ragazze che prendono il sol, ma ce n'è una che prende la luna, tintarella di luna, tintarella con lo latte. Tutta notte sopra il tetto, sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida, tintarella di luna, tintarella con lo latte, che fa bianca la tua pelle, ti fa bella tra le belle, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Ting ting ting, raggi di luna, ting ting ting, baciano te al mondo nessuna, è candida come te, tintarella di luna, tintarella con lo latte, tutta notte sopra il tetto, sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. al mondo nessuna è candida come te, tintarella di luna, tintarella con lo latte che fa bianca la tua pelle, ti fa bella tra le belle. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. E se c'è la luna piena, tu diventi candida, candida, candida, candida, candida. Rock Moderato steht als Tempo- und Tanzstilangabe auf dem grünen Etikett dieser Single. Vittorio und die Riviera sind die Interpreten von Tintarella di Luna, zu Deutsch Mondanbeterin. Im Text dieses schönen Liedes wird eine ganz besondere junge Frau beschrieben. Während alle anderen die Sonne anbeten und sich sonnen, mondet sie sich. Sie ist die ganze Nacht auf dem Dach, wie die Katzen, heißt es in einer Strophe, und bei Vollmond wird alles glänzend weiß. Komponiert wurde der Song von zwei italienischen Musikern, De Filippi und Migliacci. Ob die Aufnahme in Italien oder in Deutschland entstand, weiß ich nicht, aber über das kulturelle Umfeld, in dem diese Single erschien, kann ich Auskunft geben. Auf der Rückseite der Singlehülle wird geworben für andere Spitzenschlager der Plattenfirma. Ich möchte dich so gern verwöhnen, mit Barbara Chris zum Beispiel. Und wer nicht weiß, wer das ist, dem oder der hilft der Hüllentext weiter. Der große Erfolg aus der Lufan-Burg-Schau. Jede Sekunde einen Schilling. Dann wird er noch geworben für Rex Gildo mit Denk an mich in der Ferne, für das Hellberg-Duo mit Hohe Tannen und für die Single La Bella von Rocco Granata. Zeit des Geschehens etwa 1961, 62 oder 63. Etwas später entstand die Aufnahme davor, Juju Hand, die B-Seite eines Riesenhits, und zwar von Balla Balla, vielleicht besser bekannt als My Baby Baby Balla Balla. Die Band hieß The Rainbows und war einer der ganz frühen deutschen Beatbands. Die Single, die gerade zu hören war, ist die Originalpressung von Mitte der 60er Jahre, einer meiner ersten Platten überhaupt, ein Geschenk von meinen Eltern. Ich muss etwa 8 oder 9 Jahre alt gewesen sein. Die nächste Platte habe ich diesen Sommer auf einem Pariser Flohmarkt gefunden. Lorsque sa bouche à mon oreille vient murmurer mille mots tendres, mille merveilles, mille secrets, c'est à l'amour auquel je pense et que j'espère et que j'attends. Lorsque ses lèvres sur les miennes viennent se poser et qu'il me tient entre ses bras très fort serrés, c'est à l'amour auquel je pense et que j'espère et que j'attends. L'amour que j'appelle en silence à cet instant. Un jour il vous jure je t'aime, mais déjà le lendemain il n'est plus le même. Je ne suis plus rien lorsque ses yeux au fond des miens viennent plonger et que mes cheveux par sa main sont caressés. C'est à l'amour auquel je pense et que j'espère et que j'attends. L'amour que j'appelle en silence à cet instant. Un jour il vous jure je t'aime, mais déjà le lendemain il n'est plus le même. Je ne suis plus rien et lorsque pour une autre fille un beau matin il m'a quitté, laissé seul avec avec mon chagrin. C'est à l'amour auquel je songe. Je me demande à ce moment s'il n'existe que dans les songes ou bien vraiment. Everyone kisses a stranger from here or from elsewhere. He's a stranger. He's a stranger. Avec des baisers sans papier, une langue sans laisser passer. There's a frontier between kisses, as if for every kiss you'd have a card to show, as if for every kiss you would know where you go. Si nos baisers attendent, ils seront desséchés. Et la langue se désordre quand la bouche est fermée. Everyone kisses a stranger from here or from elsewhere. Is a stranger. Is a stranger. Avec des baisers sans papier, une langue sans laisser passer. Everyone kisses a stranger. Everyone kisses a stranger. Everyone kisses a stranger. Chansons vom Ende der 90er Jahre und aus dem Jahr 1962. Zuerst Françoise Hardy von ihrer zweiten 7-Inch-EP mit C'est à l'amour auquel je pense, erschienen 1962. Françoise Hardy war damals 18 Jahre alt. Und gerade eben, das war Françoise Breu. Ob sie auch aus Frankreich kommt, weiß ich nicht. Ihre Plattenfirma hat ihren Sitz in Frankreich. Aufgenommen wurden ihre Lieder in Rennes und Brüssel. Ihre Platte trägt einfach ihren Namen, Françoise Breu, und sie ist gerade auf Vinyl erschienen, in solider 180 Gramm Pressung, 30 cm im Durchmesser. Um Vinylschätze geht es in der heutigen Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Der nächste Song ist gerade in einem Remake in den Hitparaden gewesen, aber das Original gefällt mir besser. Das Lied wurde in einem Film des spanischen Regisseurs Carlos Saura in wichtigen Szenen immer wieder angespielt. Züchter Raben heißt der Film, ein subtil düsteres Familiendrama, erzählt aus der Sicht eines kleinen Mädchens. Das Lied, das in dem Film immer wieder zu hören ist, mag ich bis heute. Es erschien ursprünglich 1974, wurde von einer Dame namens Jeanette gesungen und heißt Por qué te pas? Warum gehst du? Ein Lied über eine unglückliche Liebe. Die Heldin des Liedes steht am Fenster, die Sonne scheint herein, aber der Anblick der Stadt macht sie traurig. Nachts wird sie wach, weil sie an die vermisste Person denken muss, und in einem Bild des Songs steht die Heldin am Bahnhof unter einer Laterne und weint, so heißt es im Text, wie ein Kind. Jeanette, anno 1974, mit Por qué te pas. Contemplando la ciudad. desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación Jeanette anno 1974 mit Por qué te pas. Vielen Dank an dieser Stelle an Ilse Hösenbrinks für die Übersetzung dieses Liedtextes. Um Vinylschätze geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Und zwar sind das diesmal fast ausschließlich kleine Singles mit 45 Umdrehungen. Auch in den 80er Jahren gab's schöne Musik auf den kleinen Dingern und manchmal kam sie sogar in die Hitparaden. Thank you. China Crisis aus England 1985 mit einer Hommage an den Fotografen Man Ray. Black Man Ray heißt diese Nummer, sehr schön produziert von Walter Becker, der einen Hälfte von Steely Dan. Auch das nächste Stück hat etwas mit einem Künstler zu tun, mit John Tangeli. Soundcheck-Stunde mit Vinyl-Schätzen geht so langsam zu Ende. Das war gerade der erste Track von einem Mini-Sampler mit dem Titel SC4 Makes Me Want to Smoke Crack. Die walisische Band Topper mit Grappling Hook. Zum Schluss eine Geschichte von einem Orangendieb und über etwas wie Lynchjustiz. Im Original von Gilbert Bécaud, hier interpretiert von Dietmar Schönherr. Du hast gestohlen, gestohlen, gestohlen, gestohlen, gestohlen, hast du die Orange? Nein! Du hast gestohlen, gestohlen, gestohlen, ja, das warst nur du. Nein! Du hast gestohlen, gestohlen, gestohlen, gestohlen, gestohlen, hast du die Orange? Aber nein, das stimmt doch nicht! Gestohlen, gestohlen, gestohlen, ja, das warst nur du. Nein! Du, was ist los? Was bei dir? Nein, ich mag doch nie Orangen. Lass mich gehen, lass mich los, ich war's nicht, ein anderer hat's getan. Das kannst nur du gewesen sein, du siehst so hässlich aus. Es kriegt wie Blut an deiner Hand, so liegt der Sand heraus. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich war's nicht. Er hat bestimmt noch mehr getan und läuft doch frei. frei herum. Lasst mich doch gehen, ich komm eben aus den Bergen. Dort hab ich den Schnee und die Sterne gesehen. Das war so schön, ich will wieder in die Berge, lasst mich gehen. Du hast gestohlen, gestohlen, gestohlen, gestohlen, gestohlen, hast du die Orange. Nein, nein, nein, nein, nein! Gestohlen, gestohlen, ja, das warst nur du. Nein! Was ist los? Was wollt ihr? Nein, ich mag doch nie Orangen. Lass mich gehen, lass mich los, ich war's nicht, ein anderer hat's getan. Falle drin und du entkommst uns nicht. Ihr seid verrückt. Du bist ein Kind.